Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Hallo Leute. Die erste Podcast-Folge bei One App a Day seit ein paar Wochen. 4 Wochen? 4,5 Wochen, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie viel Zeit eigentlich vergangen ist. Ich hatte damals getwittert, jetzt erstmal keine Folge. Und jetzt habe ich gedacht, so langsam muss ich mich ja wenigstens mal wieder melden. Irgendwie. Das Projekt ist natürlich nicht eingestellt, das schrieb irgendjemand bei Twitter. OAD gibt es weiter. Anders. In der Woche vor dem 11. Oktober, ab Sonntag ging es meinem Hund nicht mehr sehr gut. Der war 19 geworden im August. Und lange Rede, kurzer Sinn, in der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober ist der Hund, mein Hund, dann gestorben. Und das hat mich doch, also in der Woche, wo er dann noch krank war im Prinzip, das hat mich ganz schön aus der Bahn geworfen irgendwie. Da war ich gar nicht fähig, eine Podcast-Folge zu machen und andere Dinge, die ich sonst so tue, Buch schreiben etc. Jetzt komme ich langsam so wieder auf die richtige Bahn. Ich bin da doch wohl ein sehr emotionaler Mensch. Und das ist mal, das fiel mir einfach nicht leicht. So, ich will da auch gar nicht ins Detail gehen. Also auf jeden Fall, One Happy Day gibt's natürlich weiter. Ich habe mich übrigens auch zum Pottwichteln angemeldet dieses Jahr. Da könnt ihr euch also auf eine Wichtelfolge zum 24. freuen. Natürlich nicht von mir gemacht. Wann es ganz regulär hier weitergeht, ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, ich krieg so langsam wieder Ordnung rein. Und es geht auf jeden Fall weiter. Kurze Folge. Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, ihr bleibt dem Podcast treu. Ich würde mich darüber freuen. Macht's gut und tschüss. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @menschen an twitter.com/oneappatag.